So ereignete sich denn das amüsante Phänomen, dass, während die literarische Schavrusse in gutem Einverständnis über meine Person weder jemals einen Notiznamen noch brachte, die unter dem Strich waltenden Vortragsberichterstatter mich damals als philosophischen Revolutionär und Erneuerer begrüßen konnten, mehr von der Zugehörigkeit meiner Person zu den Iren durchgedrungen als den Verkünder einer der Iren polar entgegengesetzten Geistigkeit irgend erkennend. Dass bei jenen Vernichtungsversuchen, die nunmehr einsetzten, Herr Hauptmann Runkel seine geschulte Fantasie zur Verfügung gestellt hat, scheint mir mehr als wahrscheinlich. Jene bereits in der Abteilung Politik erwähnten Verfolgungen zeigten jedenfalls das tadellose Ineinanderarbeiten der mit dem Ressort der Vernichtung gefährlichen Widersacher betrauten Schavrusse, wobei nach altberühmten Verfahren schlau vermieden worden wäre, dass irgendein Jude bei dem Werke der Vernichtung deutlich hervortrete. Verfügt durch Zion allenthalben über Helfer arischen Geblütes, die sich eine Ehre daraus machen, die Herbeiführung der jüdischen Weltherrschaft nach Tunlichkeit zu beschleunigen. 43. In diesem Zusammenhange wird es nur noch nötig sein, die jüdischen Abkommandierten ein wenig unter die Lupe zu nehmen. Hier stößt der Verfasser auf das allerverstockteste Misstrauen deutscherseits gegen seine närrischen Behauptungen. Denn wenn der Deutsche wieder und wieder schwarz auf weiß Gesinnungen und Ansichten von ein und demselben Manne an sich vorüberziehen sieht, die so ganz und gar mit seinen innersten Überzeugungen und Gesinnungen übereinstimmen, dann will und kann es ihm nicht in den Kopf hinein, dies alles sei Abkommandiertenarbeit, dieweil ihm Zions Plan und der Sinn solcher Abkommandierungen verborgen bleiben. Da weiß sich denn der Verfasser keinen anderen Rat, als nun einen der Weisen von Zion in seiner eigensten Sprache den Sinn und Zweck dieser geistigen Abkommandierten klarlegen zu lassen. Vielleicht gelingt es so doch, dem guten Deutschen die Vision der Gestalt und der maskierten Züge dieses seines Erzfeindes im eigenen Lager aufzuzwingen und also lebendig zu machen. Und so höre man denn unseren Weisen selber an, wie er die Abkommandierung eines Bruders erklärt und begründet. Ein Segen aber und eine Hilfe unseres Gottes ist der Hass unserer Feinde, der sich Luft macht Tag aus Tag ein in zeternden Worten und wütender Verachtung gegen unser Volk und lässt es nicht einschlafen, den Rachedurst und die Vergeltungsbegierde unserer Leute, so ist es obendrein unschädlich und nutzlos und keine ernste Gefahr für unser Volk. Denn wenn sie schreien und schimpfen, toben und schwätzen in gebrochenen und gedruckten Worten, dann glauben die Goyim, dass etwas geschehen ist wider uns und legen sich beruhigt schlafen. Denn ihr Verstand ist gleich dem des Viehes. Und unser Gott hat sie geschlagen mit Ohnmacht und Blindheit, dass sie nicht sehen das ungehinderte Wachsen unserer Macht und nicht widerstreiten dem Aufstieg der Kinder Israels zur Herrschaft der Welt. Wenn aber täglich und stündlich all überall brüllen und schreien die feindlichen Hasser wider uns, was kann es schaden, dass eine Stimme mehr im Chore brüllt, den gleichen Hass und die gleiche Feindschaft, wenn diese Stimme ausgeht von einem der unsern, zu gewinnen das Vertrauen und einzuschläfern den Verstand der Feinde Israels? Und sie werden schenken ihren Glauben und öffnen ihr Ohr unserem Manne mitten in ihren Reihen, und er wird sprechen ihre Sprache und denken ihre Gedanken, und er wird ihnen voranschreiten, und sie werden ihm folgen, wie die Ochsen folgen dem Metzger, der sie rudelweise hineintreibt in das bereitstehende Haus, wo sie werden geschlachtet. Und so werden wir überall haben als die eifrigsten Hasser unseres Volkes Zions geheime Sendboten in den Reihen der Feinde, die nicht nur wissen werden den Plan und uns aufdecken ihr Ziel, sondern auch verhindern, dass geschieht, was gefährlich wäre unserem Volke und dass aufkommt der Mann, der sie könnte führen zur verderblichen Tat. Und so werden wir walten allgegenwärtig in ihren Reihen und sinnlos wird werden ihr Gedanke und gelähmt ihre Kraft und abgeleitet ihre Tat zu Ohnmacht und Verwirrung. Und so wird obsiegen unserer Gott durch die Klugheit und Allgegenwart des auserwählten Volkes über die tierische Verblödung all unserer Feinde. Fürchtet euch aber nicht, ihr lieben Brüder, dass, wenn sie unser Mann auch noch so abführt von ihren Wegen, sie jemals sehend werden und argwöhnisch und verjagen den falschen Freund aus ihrer Mitte. Denn unser Gott hat sie geschlagen mit ihrem blinden Vertrauen und unentwegter Treue gegen einen jeden, der da steht auf ihrer Seite und wandelt in ihren Reihen. Und sollten sie doch einmal aufstehen in Not und Verzweiflung zur befreienden Tat, dann laufen alle Fäden zusammen in den Händen der unseren, dass wir sie können zerscheiden an einem Tage und in einer einzigen Stunde. Und so wird triumphieren das auserwählte Volk über die Kraft und Übermacht all seiner Feinde durch den überlegenen Geist, der uns ward verliehen von unserem Gotte. Wir wissen es bereits seit langem und haben es auch bereits mehr als eindringlich ausgesprochen im Verlaufe unserer Darstellungen, dass nichts mehr der Struktur des Arias widerstreitet, also auch nichts ihm so wenig verständlich und erkennbar ist als der Schwindler. Vielleicht aber gelingt es doch durch diese mehr dichterische Art, die Gestalt wie im Drama gleichsam redend und geradezu sichtbar einzuführen, um so zu bewirken, dass dem Deutschen hinter der vorgeschwindelten Scheingestalt das wahre Antlitz des jüdischen Schwindlers aufdämmere und vorschwebe. Und das Ungeheuerliche muss ihm so zu vertrautem Verständnis näher gerückt werden, dass es heute schon und in Zukunft immer mehr und mehr Zionsbestreben ist und sein wird, den Antisemitismus durch seine Amtkommandierten in den Reihen seiner Feinde selber zu betreiben, ihn so langsam und allmählich den Deutschen aus lässigen Händen zu entwinden und zu guter Letzt ganz und gar selber in die Hand zu nehmen und unschädlich und sinnlos zu machen. An drei Beispielen aber will der Verfasser versuchen, das Wesen und Wirken des geistigen Abkommandierten im deutschen Lager zu bringen. Dass der Verfasser hierbei zweimal auf eigene Erlebnisse zurückkommen muss, bittet er gütigst mit den abermaligen Hinweise darauf entschuldigen zu wollen, dass er von jener Objektivität, die nicht auf unmittelbarer primärer Fixation des Subjektes fußt und die demnach die subjektive Willkür aller sekundären Verallgemeinerung ohne fixierende Kontrolle haben muss, nichts hält, hingegen alles erwartet von einer Subjektivität, die bei den primär erfassten Objekte einsetzt und mithin die einzig wahre, gültige, ja überhaupt mögliche Objektivität erzielt.